50 languages. 71. 71. Etwas wollen. Etwas wollen. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Wollt ihr Fußball spielen? Wollt ihr Fußball spielen? Wollt ihr Freunde besuchen? Wollt ihr Freunde besuchen? Wollen. Wollen. Ich will nicht spät kommen. Ich will nicht spät kommen. Ich will nicht hingehen. Ich will nicht hingehen. Ich will nach Hause gehen. Ich will nach Hause gehen. Ich will zu Hause bleiben. Ich will zu Hause bleiben. Ich will allein sein. Ich will allein sein. Willst du hier bleiben? Willst du hier bleiben? Willst du hier essen? Willst du hier essen? Willst du hier schlafen? Willst du hier schlafen? Wollen Sie morgen abfahren? Wollen Sie morgen abfahren? Wollen Sie bis morgen bleiben? Wollen Sie bis morgen bleiben? Wollen Sie die Rechnung erst morgen bezahlen? Wollen Sie die Rechnung erst morgen bezahlen? Wollt ihr in die Disco? Wollt ihr in die Disco? Wollt ihr ins Kino? Wollt ihr ins Kino? Wollt ihr ins Café? Wollt ihr ins Café?